Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interaktiven Aushilfsjedis, Folge 63. Und ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich nehme jetzt ein paar Folgen zum Thema Feedback auf. Also jetzt folgt nochmal eine. Und die Fragen werde ich jetzt bei einer Antwort nochmal so ein bisschen vorlesen, aber bei der zweiten dann nicht mehr. Die erste Frage war, was ist für dich die optimale Länge für einen Podcast? Und da lautet jetzt die Antwort von Sandra, so 5 bis 7 Minuten, da aber alle Informationen reinzubekommen, vielleicht schwierig. Nö. Also grundsätzlich, wenn ich so aus meinem Tag erzähle, sind 5 bis 7 Minuten, vielleicht 10 Minuten völlig ausreichend. Die Berlin-Geschichten waren ja eigentlich auch nicht arg viel länger. Wenn ich natürlich einen Interviewpartner habe, ist 5 bis 7 Minuten etwas kurz, aber ja doch, 5 bis 7 Minuten ist eigentlich so für meinen kleinen privaten Podcast durchaus die richtige Länge, wenn ich alleine am Mikrofon spreche. Ansonsten bei Gästen länger, logisch. Ich merke es, wie gesagt, bei der Elite, wenn wir da irgendwann mal anfangen zu quasseln. Wir nehmen uns meistens eine halbe Stunde vor und ja, bei den Doppelfolgen waren es zack, 2x45 Minuten fast, also ja. Welches Thema ich allgemein besprechen sollte, ich soll über Berlin erzählen, meine Erfahrungen dort. Im Grunde habe ich 8 Folgen zu Berlin aufgenommen und habe eigentlich fast alles live erzählt. Im Nachgang kann ich jetzt natürlich sagen, dass es auf jeden Fall eine spannende Reise ist, ich auf jeden Fall nochmal hin muss, vielleicht sogar bei schlechtem Wetter, weil ich dann genötigt bin, auch mal irgendwo reinzugehen längerfristig, also mir auch mal Museen anzuschauen und all das, weil das habe ich tatsächlich jetzt natürlich bei dem Sommerurlaub nicht so großartig gemacht, mich in ein Museum reingetraut und da ja einen Tag verbracht, weil das ist auch einfach zu schade, also die Stadt ist riesig, man kann da viel erleben und ich glaube, man muss da mindestens 2 oder 3 Mal hin, um wirklich so einen großen Überblick zu haben. Ansonsten, ja, Tagesticket lohnt sich. Das ist tatsächlich eine feine Sache dort. Und wenn man so ein bisschen einen Plan hat, was man sehen möchte und was man, wo man sich auch einfach mal treiben lassen möchte, dann Berlin, go, go, go, kann ich nur sagen, super. Macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleichen würde mit meiner Stadt hier, Stuttgart, dann ja, hat man wahrscheinlich in Stuttgart alles, was man so sehen möchte, in der Stadt selber in 3 Tagen abgefrühstückt. Und wenn man das Umfeld mitnimmt, also so Ludwigsburg, den Landkreis, da hat es ein paar Schlösser. Wenn man Esslingen die Burg anschauen möchte und so weiter, ja, dann hat man durchaus 7 Tage in Stuttgart, aber auch dann hat man eigentlich das meiste irgendwann gesehen. Und dann geht's halt auch daran, in Museen reinzugehen. Also doch, Berlin, ja, 1 Woche für draußen und dann schauen, wo man rein möchte. Welchen Interviewpartner soll ich mir ins Boot holen? Das weiß ich leider nicht. Ja, wie gesagt, es kann jeder sein, der was zu erzählen hat, was Spannendes. Zu welchem Thema soll ich aus meinem Leben erzählen? Zum Thema Liebe. Ja, Sandra, wir hatten es von 5 bis 7 Minuten am Anfang. Ganz ernsthaft, wenn ich anfange wieder über Liebe zu reden, dann verliere ich mich im Thema Ausgehen, Daten, Beziehungen führen. Und dann wird das ganz, ganz, ganz schnell eine Stunde, 2, 3, ein Tag oder sowas. Also nee. Ja, ich kann da durchaus mal was drüber erzählen, im kleinen Rahmen, aber da ist ja auch viel Privates dran und dementsprechend ja, mal schauen. Und zu welchem Thema ich dich interviewen kann, sagst du, das überlässt du ganz mir. Ja, die Frage ist halt, worüber kannst du was erzählen? Worüber möchtest du was erzählen? Weil auch da ist es so, ich habe jetzt mit dem Olli nochmal gesprochen, worüber wir noch eine weitere Interviewfolge machen können. Und da ist es ja durchaus so, es gibt einige Themen, über die Olli und ich uns wunderbar unterhalten können. Aber ja, das würde dann halt extrem überintellektualisiert werden. Und entsprechend ich glaube, das wäre kein Hörgenuss. Zudem wären wir uns an vielen Punkten manchmal auch viel einiger, als wir jetzt in der letzten Folge waren. Denn wir hatten im Nachgang noch das Gespräch über Wählen gehen, Wählen nicht gehen. Und da zum Beispiel sind wir ziemlich konträrer Meinung. Aber dazu mal wann anders. Und entsprechend, ja, die Frage zielt schon darauf, was die Leute auch erzählen möchten, was ihre Fachgebiete sind. So, und hier habe ich noch einen Kommentar von jemandem, der sich Middendorf nennt. Der schreibt, Podcasts sind immer nur so lange interessant, solange ich Informationen beziehen kann, die mich wirklich interessieren. Ja, das ist durchaus richtig, wenn du einen Informationspodcast hörst. Ich glaube, bei einem Laber-Podcast oder so einem privaten Podcast wie diesem hier ist das durchaus auch mal einfach so, dass man, glaube ich, sich für die Leute, die dahinter stecken, interessiert. Ähnlich wie man den Blog, den die Menschen schreiben, liest. Und entsprechend, ja, gute Meinung. Aber eben auch nur begrenzt tauglich, um es zu klassifizieren. Momentan ist es bei dir das Thema Beruf, also Marketing. Darüber könnte ich einiges erzählen, aber da würde ich wahrscheinlich ins Berufliche verfallen. Und die Balance zwischen Arbeit, Leben und finanzielle Freiheit. Ja, das ist eigentlich so das, was die meisten Freiberufler großartig interessiert und bei dem die meisten Freiberufler wenig Freiheit im Zeitmanagement haben, aber viel Freiheit im Zeitmanagement haben in Planung, aber in Realität eben nicht, weil ja, mehr arbeiten, als man eigentlich geplant hat, leider die Tagesordnung bestimmt. Ansonsten würde dich interessieren, wer ich bin, was ich mache und wie du von mir Wissen erhalten kannst. Wer ich bin, erzähle ich eigentlich in diesem Podcast ganz ausführlich. Was ich mache, ich bin Texter, Konzeptioner, Onliner, Online-Redakteur. Ich schreibe über alle möglichen Dinge und entsprechend Wissen kannst du bei mir bekommen, indem du wahrscheinlich zwischen den Zeilen liest, weil ich in diesem Podcast gar nicht so zentral Wissensvermittlung mache, weil das nicht mein Ziel ist hier, sondern einfach nur einen netten Plausch zu halten. Entsprechend, ja, das bin ich, das mache ich und Wissen muss man halt suchen. Ich verrate hin und wieder immer mal ein paar kleine nette Tricks, glaube ich, aber ansonsten, also um natürlich deine finanzielle Freiheit zu bekommen, wirst du hier wahrscheinlich nicht fündig, weil ich gebe keine Finanztipps oder sowas oder irgendwelche Versicherungstipps oder so ein Quatsch. Da sind, glaube ich, andere Leute besser drin. Ja. In diesem Sinne sind jetzt auch schon wieder 8 Minuten geworden. Ja, da sage ich einfach mal Tschüss, ne?